Laut Meldungen verlangten die südkoreanischen Organisationen, und zwar das Kampfkomitee Songjo für die Aufhebung der SAT-Stationierung, das Bürgermaßnahmekomitee der Stadt Gimchon gegen die SAT-Stationierung, das Nordmaßnahmekomitee für die Verteidigung der heiligen Städte des Wonbuddhismus Songju, das Maßnahmekomitee gegen die SAT-Stationierung von Daegu und dem Bezirk Nordgyeongsang und die Nationale Aktion gegen die SAT-Stationierung in ihrer Erklärung vom 12. Juni von den USA und den südkoreanischen Behörden den sofortigen Abzug von SAT. An demselben Tag führten die Mitglieder mehrerer Organisationen wie der Medien- und der Wissenschaftsdirektion des Südlichen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni im Sitzungssaal der Mediengewerkschaft ein Gespräch und behaupteten dabei, dass man das Ergebnis der Untersuchung über den Untergang des Schiffes Sonan, den das ehemalige Lee Myung-bak-Regime zur Tat des Nordens gestempelt hatte, überprüfen solle.